burning through the evening rain. Set sail out on an ocean wave, cause our love is like a heat wave. Sonnenschein und Regen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Nur so gewinnt man.